zum ersten Mal dargestellt wird, ohne dass sie ein Instrument oder ein Werkzeug hält. Und ich kann dieser Titel auch mit etwas sehr instrumentalistisch verbinden. Wir Streicher machen das Klang mit der rechten Hand. Aber was machen wir eigentlich? Halten wir oder lassen wir los? Und das ist genau beides. Und zwischen dieses Greifen und Nicht-Greifen, ins Leere greifen, gibt es tausende Zwischenstufe. Und viele davon kann man sehr schön in dem Stück hören. Thank you. Marie Schmidt, die Cellistin beim Blurred Edges Festival, am 7. Juni in der Galerie Matthias Güntner mit einem Stück von Jesse Bröckmann. Davor hörten wir ihre Ankündigung und auch ein bisschen Erläuterung zu dem ersten Stück, den Study One for String Instrument von Simon Steen Andersen. Ein Stück, was praktisch notiert, wo die Bewegung auf den Saiten und der direkt notiert ist. Die Zuhörerinnen und Hörer hatten dann auch die Möglichkeit, bei dem Konzert die zum Teil grafischen oder vorwiegend grafischen Notationen sich anzusehen, und sie hat sie praktisch ausgestellt, und zwischendrin, zwischen den Stücken gab es dann immer eine kleine, ja, so Verständlichmachung dessen, was in den Stücken praktisch Thema ist oder worum es dem Komponisten ging. Also ich fand es einen sehr gelungenen Abend am 7. Juni mit Marie Schmidt. Und dann gingen die Vorbereitungen, in denen ich selber verstrickt war, weil es gab den H7-Club am 12. Juni und davor stark bewölkt. Den Abend, der dann, ich hoffe, in den nächsten Sendungen von der Redaktion für bürgerliche Kunstmusik vorgestellt wird. Dort wurden Aufnahmen gemacht, deshalb überspringe ich den stark bewölkt Abend. Ich habe keine Aufnahmen gemacht aus dem Grund, dass vielleicht ein bisschen komisch ist dann. Und jetzt also eine Aufnahme von dem H7-Club, der am 12. Juni im Künstlerhaus Faktor war. Ein Raum, den wir sowohl vom Stark-Bewölkt-Quartett als auch ich als Teil des Stark-Bewölkt-Quartetts Heiner Metzger noch nicht kannten und auch noch nicht so einschätzen konnten, wie der sich akustisch verhält. Man hatte ja vorher gerade auch in der Aufnahme gehört von der Matthias Güntner, dass es dann schon so bestimmte Raumresonanzen gibt, wo Frequenzen verstärkt werden, und das ist dann auch immer so gewisses Experiment auch mit dem Raum, mit der Raumakustik. So ging uns das auch im Künstlerhaus Faktor. Erste Erfahrung machten wir am 11.06. bei dem Stark Bewölkt Konzert Elektronenlücke mit Komposition von Thiers de May, Musique de Table, Henrik Elstenius, Trio de Danse, und von Michael Meyerhoffs Splitting 32.3. Dann gab es Solos von Sabine Erglenz, Trompete aus Berlin und Elektronik, und Giuseppe Ielasi und Enrico Malatesta, ein Duo aus Italien, aus Norditalien, Elektronik und Percussion, und Simon Wetham, Elektronik. Die hatten ihre Solis dann, also am 11. Juni im Künstlerhaus Faktor, und einen Tag später war dann eine Ad-Hoc-Improvisation im H7-Club, der den Titel hatte So und So, The Hidden Sounds, Interventionen in diversen Konstellationen. Und wir hören jetzt eine Intervention im mit den Musikerinnen Sabine Erglenz, Trompete, Enrico Malatesta, Percussion, Michael Meyerhof, Cello, und Heiner Metzger am Soundtable mit verschiedenen kleinen Elektronikteilen. Mal sehen, wie lange ich das ausspiele. Es ist ein längeres Set von über 12 Minuten. Hören wir mal rein. Thank you.

Ja, dazu der ganze letzte Set beim H7 Club The Hidden Sounds im Künstlerhaus Faktor, Max Brauer Allee 229. Wir sind in der letzten halben Stunde fast angelangt von der heutigen Klingding-Sendung am 17. Juni 2016 bei FSK mit Live Records von Blurred Edges Festival, das am 3. Juni begonnen hat und am 19., also in 2 Tagen, zu Ende gehen wird. Informationen über die Veranstaltung, Konzerte, die jetzt gerade und in Zukunft noch in den nächsten 10 Minuten noch vorgestellt werden in der heutigen Sendung, sind möglich zu lesen unter www.blurrededges, also BLU2RED und gleich im Anschluss ohne Bindestrich, Unterstrich oder sonst einen Strich, blurrededges, also edges.de oder www.vamh.de. Und da ich gleich gerade bei den Webseiten bin, auch noch die Webseite der Klingding-Sendung, die in den nächsten 4-5 Tagen auch dann den Mitschnitt präsentieren wird zum Nachhören oder wer es versäumt hat, die heutige Klingding-Sendung zu hören, www.hierunddah.de/klingding.html. Das Konzert gerade, wo ich eine Aufnahme gerade vorgestellt habe, war am 12. Juni, 2 Tage später, nicht im Golden Pudel Club, wie es im Programmheft angekündigt war, sondern die möglicherweise Raumänderung ist in Kraft getreten und es war dann im Golem, wurde der Film vorgestellt, 15 Corners of the World, Eugeniusz Rudnik, das Wunder der analogen Ära. Zur Person Eugeniusz Rudnik. Er ist ein Pionier, Revolutionär und eine Ikone der elektroakustischen Musik in Polen. Er war Mitglied des legendären Experimentalstudios des polnischen Rundfunks und hat praktisch mit einer Arbeitsweise viele Produktionen gemacht, die ja auch ein bisschen zeitbedingt ist, mit Bandmaschine, Schere und speziell aufgenommenen Klängen und Zusammenschnitten wieder von diesen Bandteilen. Und vieles davon ist, oder manches davon ist in dem Film vorgestellt worden. Manchmal ging der Film mir dann in die falsche Richtung zu weit, dass er sozusagen das, was Eugeniusz Rudnik als Musik konzipiert hat, dann versuchte visuell in so überlagerten Tanz- und Aufnahmeszenen zu visualisieren, wo ich dann so eine, ja, mir eher der reine Klang, vielleicht mit einem abstrakten Bild, gelegener gekommen wäre. Das ist natürlich so eine ästhetische Frage, die schwer zu diskutieren ist, aber es hatte dann schon so ein bisschen Übergewicht, auch die Form, wie er dann in dem Film ins Gespräch kam oder überhaupt so ein bisschen. Also ich hätte es besser gefunden, mehr über seine konkrete Arbeit zu erfahren und was für Elemente für ihn wichtig waren und vielleicht auch mal eine ganze Arbeit. Man kann das ja so unter dem abstrakten Begriff Musik konkret zusammenfassen, wie er gearbeitet hat, soweit ich das verstanden habe in dem Film. Davon etwas länger auch mal was zu hören und nicht, gut, man hat schon Teile gehört, aber das war immer nicht so ganz klar in dem Film und ich fand auch den akustisch ein bisschen überproduziert. Aber hören wir mal rein, ich habe jetzt viele Meinungen dazu gesagt, jetzt eine Aufnahme von dem Film 15 Corners of the World über Eugeniusz Rudnik. Thank you. Musimy wejść do środka. To chyba jest wejście. Chodźmy. Idziemy. Omega naprzód. Jakbyś otworzył książkę w nieznanym nam języku. A może otworzyliśmy ją w środku i trzymamy do góry nogami? Ja, ein Ausschnitt aus dem Film 15 Corners of the World von Eugenisch Rudnick. Der Titel bezieht sich auf so eine Idee, dass es praktisch so eine räumliche Vielfältigkeit in so Aufnahmen entstehen kann, indem man an verschiedenen Orten aufnimmt und das dann auch so im Spektrum platziert, im Hörspektrum. Und diese relativ konkreten Sachen waren, fand ich am spannendsten. Gut, ich habe vielleicht ein bisschen diesen Blick des, ja, Spezialisten würde ich jetzt nicht sagen, aber das, ja, und weiß nicht, für wen das der Film jetzt produziert war. Die konkreten Sachen, die auch dann Einblick boten in die Situation und auch in die Arbeitsweise oder überhaupt das Hantieren des Eugenisch Rudnick in seinem Experimentalstudio, das fand ich eigentlich das Spannendste. Ich konnte leider dann bei dem Abend nicht mehr länger dabei sein. Und deshalb ein letzter Ausschnitt oder Mitschnitt heute in der heutigen Klingding-Sendung von der Veranstaltung, die gestern Abend um 20 Uhr begann im Medizinhistorischen Museum im UKE, also in der Fricke-Straße. Ab 20 Uhr war da eine Hörspielperformance angekündigt im historischen Sektionssaal von Felix Kobin, Paralektronoia. Und der historische Sektionssaal ist ja schon praktisch für sich ein Ereignis, den zu sehen. Ein bisschen schade fand ich den Aufbau innerhalb des Raums, also vielleicht als Vorstellung so ein Bild von dem Raum, um ein Bild von dem Raum entstehen zu lassen. Es ist ein Raum, in den man aus dem Treppenhaus reinkommt und dann tut sich praktisch so ein sehr heller Raum mit Oberlicht und Fensterfront zur Nordseite hin auf, mit also sehr hoch, weiß nicht, 6-7 Meter hoch und also mit Oberlicht sehr hell, um eben es möglich zu machen, dass praktisch das ohne Schatten an den zu sezierenden Körpern gearbeitet werden konnte. Da stehen, glaube ich, 8 Sektionstische noch im Raum, stabile, festgebaute Teile mit so einer Marmorplatte oben drauf. Und das ist praktisch schon auch ein optisch installatives Moment, was dann im Rahmen der Veranstaltung Paralektronoia von Felix Kobin nivelliert wurde durch die Bestuhlung, die dann zwischen die Tische, zwischen die Sektionstische angeordnet war und vorne frontal praktisch so eine ähnlich wie eine typische Vorlesungs- oder Konzertsituation dann der Aufbau von Felix Kobin mit Synthesizer und Mischpult und Laptop, wo er dann auch seinen Ort hatte für seine Solo-Performance. Und wir hören gerade vielleicht mal die Einführung an, die er gehalten hat. Erste Patienten, Leichen und Interessierte am Phänomen der Paralektronomie. There is a lot of things existing around us which gives us kind of sense, because our senses and conscious mind capacity is limited. Thank you. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu meinem Vortrag über das Phänomen der Paralektronoia. Dieses Wort entstand während der Arbeit an einem Hörspiel, das ich 2004 für den WDR produzierte. Ich wusste damals nicht, was ich eigentlich genau anstrebte, woran ich so fieberhaft arbeitete, bis plötzlich dieser Begriff auftauchte, der zu einer Art Versteck für mich wurde, also vor allen Dingen von der Redakteurin. Die Bedeutung des Wortes ist vielleicht etwas diffus, denn es handelt sich um eine Neuschöpfung und die Wechselwirkung der verschiedenen daran enthaltenen Begriffe ist nur eine vermutete. Oder, anders ausgedrückt, I'm a artist, I'm a scientist. I think science has a very special limitations. As a scientist, you actually have to come up with some kind of proof, but an artist doesn't have to do that. An artist can do whatever he or she wants to do. Anything is good or bad, the artist does not know. Time will tell if an artwork is good or bad. In meinem Hörspiel geht es um einen gewissen Felix Kubin, der ein merkwürdiges Geräusch im Ohr wahrnimmt, das er nicht mehr los wird. Zur Lösung dieses Problems sucht er ein paraelektronisches Institut auf, in dem transakustische Ablagerungen im Ohr behandelt werden. Während der ganzen Arbeit an diesem Hörspiel sammelte ich fleißig Interviews mit Künstlern, Wissenschaftlern und Stimmenhörern, ohne zu wissen, worauf das eigentlich hinauslaufen sollte. Ich befand mich also in einer Art Zustand andauernder Panik, bis mir irgendwann klar wurde, dass die Suche selbst das eigentliche Thema meines Hörspiels war. Genauer gesagt, meine Rückkopplung mit dem Hörspiel, die Erzeugung einer Resonanz im Radioraum, die am Ende dazu führt, dass der Protagonist, der ich selbst war, zu einem Teil des Paraelektronischen Instituts wird. Interessant am Radio ist ja, dass... Genau, was ist interessant am Radio? Die Frage stelle ich mir auch immer. Und die Frage, was ist die Paraelektronoia, würde nicht so direkt im wissenschaftlichen Sinn beantwortet, ist vielleicht auch nicht die Möglichkeit innerhalb von so einem Vortrag. Es ging dann weiter mit auch Einlagen am Synthesizer von Felix Kubin und verschiedenen Stimmen, die zitiert wurden in einem Gebäude, das sich da aufgebaut hat, und dann Fragen, die sich gestellt haben im Zusammenhang mit der Verbindung von Paranoia und elektronischer Musik. Antworten musste sich jeder selbst geben und ja, das ist vielleicht oft so in der Kunst, in der Musik. Gut, soweit die Mitschnitte, die heute zu hören war, die ich gemacht habe in den letzten 12 Tagen von Konzerten des Blurred Edges im Rahmen des Blurred Edges Festivals. Das Blurred Edges Festival geht noch 2 Tage weiter. Morgen ist eine Veranstaltung um 15 Uhr in der Galerie Farbwerke, Markstraße 6. Und zwar treten auf 2 Herzöge und ein Hop. Das ist im Rahmen der Caro Shopping Music. Es spielen Edgar Herzog, Bassklarinette Ulrike Herzog, Percussion, Georgia, Charlotte Hoppe, Altklarinette. Eine Impro-Reihe, die seit 5 Jahren von Tonart kuratiert wird. Es werden exakt 30 Minuten frei improvisiert. Und das im Rahmen des Samstag-Einkaufs, da wird immer Wert drauf gelegt bei dieser Veranstaltungsreihe, um 15 Uhr in der Marktstraße 6. Um 20 Uhr geht es weiter mit Frequenzgängen, einem zweiten Konzert, den Modulation 2, Haarnadeln im Saxophonballon, ist der Untertitel, mit Christian Mintfeld aus Aarhus, Percussion, Dirk Marwedel aus Wiesbaden, Saxophonen und verschiedenen Präparationen, Mattia Schellander aus Wien, ein Kontrabassistin, Liz Elby aus Berlin, Trompete, und Gunnar Letto, der Veranstalter, und am präparierten E-Bass und mit Electronics, der zweite Abend der Frequenzgänge. Sicher spannend, morgen im Centro Soziale, Sternstraße 2. Leider zur selben Zeit ebenfalls sicher interessant, im Produktionslabor der HAW. Der HAB Finkenau 35, morgen 20 Uhr, Eintritt frei. gibt es den Abend 19 Shared in Divided, mikrotonale Trompete und Elektronik mit Stephen Altoft, eine 19-Teil-Trompete, also eine spezielle Trompete, die andere Intervalle spielbar macht durch eine neu entwickelte Technik. Und Ephraim Wegner steuert die Elektronik bei, ist auf dem Programm stehen von Georg Haidu Neuwohnt, ein Stück von 2014, Long Su Antenna, Julia Wernz, Gathering Meaning, Todd Harrop, Man in Blue, Sweet Thanks Firefighters. Ephraim Wegner, Shared Frequencies, Manfred Steinke, eine Studie von Anne LaBerge, Away und Stephen Altoft, Reverse. Stephen Altoft wird auch die Trompete spielen, die 19. Trompete. Um 19 Uhr werden in den Räumen, also eine Stunde vor Beginn des Konzertes, über das ich gerade gesprochen habe, die Schüler des Max-Brauer-Schule ihre Komposition im Rahmen des Klangradar 3000 Projekts vorstellen. Und das ist also morgen. Und dann etwas später fängt eine längere Veranstaltung statt, Ausstellung und Konzert, Overdog Music und Underdog Gallery, dringender Abend für musikalische Extreme und überirdische Kunstgattungen, Open Air um 20 Uhr mit einer Vernissage-Installation von Tintin Patrone, Katrin Köhler und Leonid Karlamov, ab 22 Uhr Konzerte, Trio 1, Rolf Pifnitzka, Saxophon, Simone Weisenfels, Piano, Marie Nöhl-Dupuis, Vocal, und Trio 2, Christoph Funabashi, Dirk Donau und John Hughes, Kontrabass, Dirk Donau Schlagzeug und Christoph Funabashi Gitarre. Dann gibt es noch ein Quartett aus Hamburg und Halle. Felix Meyer, Posaune, Pia Abzieher, Keyboards, Alex Maxer, E-Bass und Sebastian Bauhof, Cello. Und dann noch ein Duo. Jessica, ich beobachte dich. Leonid Karlamov, Percussion, Performance, Gitarre, Vocal, Tintin Patrone, Percussion, Performance, Elektrone und Elektronik. Elektronik und danach gibt es eine Party. Eine Veranstaltung gibt es dann noch am Sonntag, den 19. Juni, auf die ich hinweise. Nee, das ist die einzige und letzte Veranstaltung im Rahmen des Blood Ashes Festivals im Kunstforum der GEDOC, lange Reihe 75 oder zu erreichen von der Koppel 66, Eintritt Spende, ein Abend, der den Titel hat Toy Piano Mania. Extravaganza mit 6 Spielzeugklavieren. Die Musikerinnen und Musiker an den Spielzeugklavieren werden sein Jan Feddersen, Bernhard Vograscher, Ninon Kloger, India Hoy, Jennifer Heimer, Sophie Natalie, Hugo Sellis und alle spielen Toy Piano. Dann werden dabei sein Marcia Lemke-Kern, Sopran, Stefan Weinzierl, Schlagzeug und Steven Tanoto, Gamelan, Schlagzeug. Ein langes Programm. Am besten nachschauen unter www.vmh.de oder www.blurrededges.de. Wir haben jetzt noch circa, nur 10 Minuten mehr. Gut, es hat sich wohl auch den entferntesten des Fußball begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern rumgesprochen, dass die nächsten 3 Wochen mit einigen Attacken von Fußballfreundinnen und Freunden zu rechnen ist, ob das nun die Fangesänge sind oder ich weiß nicht was. Ein Thema, das also uns die nächsten 3 Wochen nicht mehr loswerden wird, zumindest wenn man Radio anmacht, Fernseher anmacht, das Fenster aufmacht oder die Zeitung aufschlägt. Und das Thema ist ja nicht neu. Also Fußball ist keine neue Erfindung, glaube ich, so Anfang des 20. Jahrhunderts so richtig populär gemacht worden. Und ein Künstler, der mit Radioarbeiten 1961 begann, hat sich auch dem Thema gewidmet, und zwar Ferdinand Grivet. Ferdinand Grivet ist dann so in den war sehr aktiv in den 70er Jahren und Ende der 70er Jahre hat er sich dann mehr oder weniger wieder zurückgezogen von der aktiven Bearbeitung von Klängen und hat auch Textfilme gemacht, Mixed-Media-Shows in Kunsthallen und in Kinos gezeigt und wurde eigentlich mit einigen Preisen ausgezeichnet. Warum er sich dann so eher zurückgezogen hat, ist mir jetzt nicht bekannt. Es gibt auf jeden Fall von ihm das Stück Radioball, das auch 1975 einen Preis bekommen hat. Und ich finde, dass er da eine ganz gute Collage macht mit Aufnahmen von Fußballfans. Und das also jetzt heute zum Ende der Klingling-Sendung. Ich sehe gerade, dass Electronic Jam heute am Start sein wird. Das heißt, es wird dann circa um 0 Uhr weitergehen mit Electronic Jam. Ich verabschiede mich schon. Die Moderation hat heute wieder Heiner Metzger gemacht. Nochmal der Hinweis auf die Klingding-Webseite www.hierunddaher.de/klingding.html. Und jetzt von Ferdinand Krivet, Radioball, eine Hörspielproduktion aus dem Jahr 1973-74. Viel Vergnügen und weiterhin angeregtes und anregendes Hören. Die nun folgende Hörcollage Ball aus den Jahren 1973-74 bildet den zweiten Teil der Fußballtrilogie von Ferdinand Krivet. Thema ist die Sprache des Fußballpublikums. Der Autor leitet sein Hörstück ein. Im wahrsten Doppelsinne des Wortes ist der heutige Abend eine geballte Ladung. Der Sprache des Fußballs gilt mein durchaus engagiertes Interesse. Ich nehme teil am Geschehen Fußball und seine Sprache ist teils meine, teils war sie es und Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend will ich nicht verleugnen. Indem ich mir praktisch die Sprache des Fußballs zu eigen mache und teils aneigne, wird sie zugleich Objekt meines auch beruflichen Interesses als Schriftsteller. Thema von Modell Fortuna, meinem 8. Hörtext, war die Fußballsprache des Kollektivs, die Sprache des massierten Publikums, seine Sprechchöre, Singchöre, Pfiffe, das Raunen, Schreien. Liebe Fußballfreunde. Freunde müssen sie sein, dann können sie auch gewinnen. 11 Freunde muss man sein, um zu siegen. Kameradschaft und Treue, das ist das Wichtigste. Geld verdient im Charakter. Kameradschaft im Verein muss sein. Und wenn das nicht ist, dann ist alles Bruch. Die Kameradschaft, die fehlt ein bisschen heute. Die Kameradschaft, die spielt hier die größte Rolle beim Sport, beim Mannschaftssport. Kameradschaft muss unter die Spieler sein. Wenn das nicht ist, dann kein Zusammenspiel. Kameradschaft und Treue, das ist das Wichtigste. 11 Freunde muss man sein. Kameradschaft und Treue. 11 Freunde. Kameradschaft. 11 Freunde. Und Treue, das ist das Wichtigste. 11 Freunde. Und Treue. 11 Freunde. Und Treue. Freunde und Treue. Ein herzliches Dankeschön für Ihren Besuch. Und ein besonderer Gruß unserem heutigen Gast, der Sportgemeinde Eintracht Frankfurt und seinem Anhang. Ich bin verheiratet mit der Frankfurter Eintracht. Ich kann Sie heute nicht im Stich lassen, da muss ich dabei sein, gell? Das ist für mich schöner wie ein Orgasmus, wenn die Eintracht spielen. Irgendwie hängt man doch daran als Einheimischer. Und ein besonderer Gruß gilt dem Nachtmeister mit seinen Anhängern. Wir sind Europawahrer Anhänger. Von Europawahrer Giges. Eintracht Frankfurt Anhänger von Hannover. Anhänger von Wattenstein 99. Bayern Anhänger. HSV Anhänger. Fortuna Anhänger. Ich bin Anhänger von Schalke. Ich bin ein Anhänger von Werder Bremen. Das wäre beschämt, wenn ich kein Anhänger wäre. Ich bin Schalke-Fan, ist doch ganz klar. Ich hänge an Schalke. Wenn mich nur ein Schalke anspricht, dann könnte ich direkt schon in die Fresse hauen. Ich bin Fanatiker von Robert Eschen. Rot-Weiß-Fan kann ich sagen. Ich bin schon seit Jahren Rot-Weiß-Fan. Ich bin Fußball-Fan und ist speziell erster Klasse. Ihr seht nämlich nur blau. Also ich bin ein typischer Fanatiker, ja? Das ist alles nur die Fanatiker. Typischer Fanatiker, ja? Mhm. Typischer Fanatiker, ja? Tatsächlich auch die Bullen, meine ich, ne? Die stehen hier rum und machen Razzia hier, ne? Zum Beispiel gerade waren noch viele hier zwischen Bochum und Schalke. Jetzt kommt die Polizei an und räumt hier auf. Das ist unfair, ne? Und dann kein Wunder, damit hier dann die Aggression hier rund ist. Für die meisten Fans bedeutet es, sich rumzuschlagen. Früher hat es auch keiner geschlagen. Der Fanatismus nimmt eben mehr zu und das sind Nasen oder Rotzjungen, die keine Ahnung vom Fußball haben, die gehen nur auf den Platz, um zu lernen. Fanatismus wollen wir ganz streichen. Wenn mich nur ein Schalke anspricht, dann könnte ich direkt schon in die Fresse hauen, ja? Wenn ich Fortuna spiele, bin ich immer da. Ja, wo Schalke spielt, bin ich auch. Ja, ich freue mich, wenn ich die Schalke Jungs sehe. Das ist eine Mannschaft, die spielt einen fairen Fußball, einen guten Fußball. Und deshalb immer toi, toi, toi, Schalke. Schalke ist am Kommen. Schalke kommt! Schalke über alles. Wir sind für Schalke. Schalke ist die Mannschaft, die uns ähnlich ist. Wir kommen von Hamburger und bleiben auch bei Teilbrüchen Karlsruhe. Tradition, was schon immer war. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, ja, und ich habe, solange ich denken kann, bin ich nur in Schalke gewesen. Ich gehe 22 Jahre schon nach Schalke und ich werde weiterhin hingehen. No, ich bin Anhänger von Schalke, nicht wahr, und ich kann da seit 22 Jahren hin und... Mein Sohn geht auch schon seit dem vierten Lebensjahr mit. Naja, so geht er dem weiter. Der war von klein auf und Fußball, lebt nur Fußball. Liebe nicht nur zum Sport, sondern zu etwas Besonderem, was man im Leben sucht vielleicht. Ich komme von Gelsenkirchen, da ist Schalke. Ist direkt ein Mythos. Bei uns ist es im Sonnabend, wo wir sagen, Sonnabend ist eben nur ein Sonnabend, wenn wir nach zum Fußball waren. Speziell nach Schalke. Schalke ist direkt ein Mythos. Sie hängen immer an Schalke. Schalke ist direkt ein Mythos. Die Mannschaft im Ruhrgebiet und die bleiben es. Warum? Weil das alles Pöttjungs sind. Was ich sehe hier, die Bergleute, die haben alle hier und überhaupt das ganze Ruhrgebiet ist für Fußball, wegen Schalke schon. Schalke ist in allem Fußballverein. Hier im Ruhrgebiet ist es man so, wie früher die Bergleute, die haben ganze Woche gearbeitet und samstags sind sie nach Schalke gegangen. Die Sympathie für Schalke, Schalke ist auch 100%. Schalke, Schalke über alles. Mannschaftsaufstellungen nennen, gestatten wir uns, unseren Ehrengästen einen angenehmen Aufenthalt zu wünschen. Gerne begrüßen wir das deutsche Fernsehen, ARD, den Westdeutschen Rundfunk und alle erschienenen Journalisten. Wie immer zuvor begrüßen wir auch heute wieder neben zahlreichen erschienenen Ehrengästen die Herren des Rates und der Verwaltung. Wenn eine Gemeinde, eine Stadt gut vertreten wird durch seine Fußballmannschaft, so dürfte das auch im politischen Bereich gut ankommen. Fußball hat immer was mit Politik zu tun. Wir brauchen da nur an Berlin zu denken. Dass wir überhaupt die ganze Berlin-Mannschaft haben, das ist meiner Meinung nach eine reine Politik-Sache. Die Emotionen, die in der Politik sind, sind im Fußball ähnlich. Das ist schon was in Berlin, in der Bundesliga. Dadurch schaut, weil man sagen, schon Deutschland auf Berlin. Denn der Sport spielt ja noch heute in der Politik doch eine große Rolle. Die Emotionen, die in der Politik sind, sind im Fußball ähnlich. Es ist schade und traurig, dass die hier drüben auf der anderen Seite von der Mauer den ganzen Sport mit in die Politik reinziehen. An der Spitze steht da in der Beziehung die DDR. Man sollte nicht auf die andere Seite gucken, da drüben, wo Politik und Fußball doch als Weltanschauung gelten. Hier ist schon genug, dass alles ums Kapital geht, ums Geld geht. Wenn wir Weltmeister werden, dann sind wir Millionäre. Das dürfte man nicht sagen. Das ist wieder Futter für den Osten. Die Emotionen, die in der Politik sind, sind im Fußball ähnlich. Eine Mannschaft braucht eine Motivation. Man muss einfach ein feines Freundschaftsbild schaffen. DDR-Deutschland, warum nicht? Das sind, ist im Laufe der Jahre sind das zwei verschiedene Staaten geworden. Fußball wird insofern politisch, wenn eine Nation vertreten ist. Da steht ja noch praktisch die Mannschaft stellvertretend fürs ganze Volk. Wenn die Nationalmannschaft spielt, dann schlägt eben das Herz für die Nationalmannschaft. Die Emotionen, die in der Politik sind, sind im Fußball ähnlich. Geschäft, Politik, Show, hängt ja alles zusammen. Nachdem sich der Herr Bundeskanzler auf einem Fußballplatz hat sehen lassen, um vielleicht wieder von seiner abgewirtschafteten Popularität etwas zu gewinnen. Sport auf Sportplatz, Sport, Sport. Nur Sport, rein Sport. Keine Politik, nichts dabei. Ich meine, es ist gut, wir sind geteilt, das sollte nicht. Sport. Politik müsste Politik bleiben und Sport müsste Sport bleiben. Der eine ist bei der CDU, der andere SPD und wie gesehen. Das ist aber beim Sport, nein. Ich interessiere mich nicht für Politik, nur für Fußball. Fußball ist Fußball, der war ein Sport. Sport ist Sport und Politik ist Politik. Sport ist Sport und Politik ist Politik. Politik soll man raushalten aus dem Sport. Sport, Sport und nochmal Sport. Politik kommt hier nicht in Frage. Sport soll man mit Politik schön zufrieden lassen. Gar nicht davon reden, überhaupt das Wort Politik bei Fußball. Sport ist wirklich zum Teil noch so ein bisschen heile Welt und so. Fußball ist ja Vergnügen und Politik ist ernst, ne? Jeder kann machen, was er will. Aber Fußball ist Fußball. Fußball ist Politik. Wenn mich jemand tritt, tritt ich zurück. Wir müssten doch eigentlich ein bisschen fair bleiben. Ne? Man muss den Gegner respektieren. Fair, dass ich immer so ein Spiel. Wenn mich jemand tritt, tritt ich zurück. Wenn mich jemand tritt, tritt ich zurück. Fußball soll meiner Meinung nach ein Spiel sein, an dem man sich erfreuen kann. Wenn es von beiden Seiten fair geführt wird, dann macht es auch Spaß hinzugehen. Solange das Fußballspiel als solches fair bleibt, da kann es auch ruhig hart sein, aber es soll fair bleiben. Fairness muss ja sein, sonst wird ja das Spiel ausatmen. Wieder mit dem Bayern packt, haut den Knüppel auf den Sack. Wenn mich jemand tritt, tritt ich zurück. Tritt ich zurück. Einer Ding in Tensor, zieh ihm die Birne auf. Wenn es um den eigenen Vorteil geht, dann wird Fairness meistens hinten angestellt.